leise und streiche mit dem Daumen über ihre Unterlippe. Vielleicht will sie in Wahrheit überhaupt nicht, dass ich gehe. Oder aber sie kann es kaum erwarten. Ja, antwortet sie leise und etwas bedrückt. Ich kann ihr nicht so recht glauben. Mittwoch? Wiederhole ich, beuge mich vor, um sie zu küssen. Sie schließt die Augen. Ich will nicht fort, nicht solange alles unklar ist. Ich lege die Hände um ihr Gesicht und küsse sie nochmals, jetzt leidenschaftlicher. Ich spüre, wie ihr Widerstand schmilzt. Oh, Baby, bitte schick mich nicht weg, gib uns wenigstens eine Chance. Sie erwidert meinen Kuss, von dem ich wünschte, er würde ewig dauern. Ich bin regelrecht berauscht von ihr, spüre, wie die Dunkelheit in mir dank ihrer Gegenwart nicht ganz so finster, so bedrohlich ist. Widerstrebend löse ich mich von ihr und lege die Stirn gegen ihre. Sie ist ganz atemlos, genau wie ich. Anastasia, was machst du mit mir? Dasselbe könnte ich dich fragen, flüstert sie. Mir ist bewusst, dass ich jetzt gehen muss. Sie bringt mich völlig durcheinander, auch wenn ich den Grund dafür nicht kenne. Ich drücke ihr einen Kuss auf die Stirn, verlasse die Wohnung und begebe mich hinaus zu meinem Wagen, während sie in der Tür steht und mir hinterher sieht. Lächelnd steige ich ein. Als ich mich umdrehe, ist sie verschwunden. Verdammt, kein Winken zum Abschied? Ich lasse den Motor an und fahre zurück nach Portland, während ich die Geschehnisse der vergangenen Stunden Revue passieren lasse. Sie hat mir eine Mail geschickt. Ich bin zu ihr gefahren. Wir haben gefickt. Sie hat mich vor die Tür gesetzt, obwohl ich noch bleiben wollte. Zum ersten Mal in meinem Leben, naja, vielleicht nicht ganz, fühle ich mich benutzt. Es ist ein irritierendes Gefühl, das mich an meine Zeit mit Elena erinnert. Verdammt, Miss Deal, topping from the bottom. Die Sub, die versucht, ihren Dom zu beherrschen. Und ich bin dumm genug, es zuzulassen. Ich muss etwas unternehmen. Diese softe Tour bringt mich völlig durcheinander. Aber ich will sie. Sie muss diesen Vertrag unterschreiben. Ist es nur das Jagdfieber? Ist es das, was mich so anmacht? Oder liegt es an ihr selbst? Mist, ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass ich am Mittwoch klüger bin. Trotzdem war es eine verdammt schöne Art, den Abend zu verbringen. Ich grinse mir selbst im Rückspiegel zu, als ich in die Hotelgarage fahre. Kaum in meinem Zimmer setze ich mich an meinen Laptop. Konzentriere dich darauf, was du willst, wo du sein willst. Ist das nicht genau das, was Flynn mir ständig vorbetet? Lösungsorientiertes Denken und all dieser Kram? Von Christian Grey, betreff heute Abend, Datum 23. Mai 2011, 23.16 Uhr, an Anastasia Steele. Miss Steele, ich freue mich darauf, Ihre Anmerkungen zu unserer Vereinbarung zu erhalten. Bis dahin, schlaf gut, Baby. Christian Grey, CEO, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Einen Moment lang fahren meine Finger über den Tasten. Danke für einen weiteren kurzweiligen Abend. Würde ich am liebsten schreiben, aber dann kommt es mir doch ein wenig übertrieben vor. Außerdem schläft Anna bestimmt schon. Ich ziehe den Detroit-Bericht heran und lese weiter. Dienstag, 24. Mai 2011. Die Vorstellung, die Fabrik in Detroit zu bauen, deprimiert mich. Ich hasse Detroit, weil ich nichts als schlechte Erinnerungen an die Stadt habe. Erinnerungen, die ich um jeden Preis vergessen will. Trotzdem suchen sie mich, meistens in den Nächten heim, um mich daran zu erinnern, wer ich bin und woher ich komme. Andererseits bietet Michigan erstklassige Steueranreize. Welche Marschrichtung der Bericht nahelegt, ist eindeutig. Ich lasse ihn auf den Esstisch fallen und nippe an meinem Sancerre. Er ist warm. Es ist spät. Ich sollte schlafen. Als ich aufstehe und mich strecke, geht eine weitere Mail ein. Vielleicht ist sie von Ross. Ich beschließe nachzusehen. Sie ist von Anna. Wieso ist sie noch wach? Von Anastasia Steele, betreff problematische Punkte, Datum 24. Mai 2011, 0 Uhr 2, an Christian Grey. Sehr geehrter Mr. Grey, nachfolgend erhalten Sie eine Liste der Punkte, die mir Probleme bereiten. Ich freue mich darauf, Sie am Mittwoch beim Abendessen mit Ihnen zu besprechen. Die Zahlen beziehen sich auf die jeweiligen Klauselziffern. Es geht um die einzelnen Vertragsklauseln? Miss Steele ist sehr methodisch vorgegangen. Ich öffne eine Kopie des Vertrags. Vertrag, geschlossen am -2011, in Klammern Beginn, zwischen Mr. Christian Grey, 301 Ascala, Seattle, Washington State 98889, in Klammern Dom. Miss Anastasia Steele, 1114 Southwest Green Street, Apartment 7, Haven Heights, Vancouver, Washington State 98888, in Klammern Sub. Die Parteien einigen sich auf folgende Vereinbarung. Erstens, die folgenden Ausführungen stellen eine bindende Vereinbarung zwischen dem dominanten Partner, im folgenden Dom genannt, und dem Devoten, im folgenden Sub genannt, dar. Grundvereinbarungen. Zweitens, Ziel dieses Vertrags ist es, deshalb ein Ausloten ihrer Sinnlichkeit und ihrer Grenzen unter angemessener Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Grenzen sowie ihres Wohlergehens zu ermöglichen. Drittens, Dom und Sub einigen sich darauf und bestätigen, dass alles, was im Rahmen dieses Vertrags stattfindet, in beiderseitigem Einvernehmen vertraulich und unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag vereinbarten Grenzen und Sicherheitsbestimmungen geschieht. Zusätzliche Grenzen und Sicherheitsbestimmungen können schriftlich vereinbart werden. Viertens, Dom und Sub versichern, dass sie unter keinen schweren ansteckenden oder lebensbedrohlichen Krankheiten wie HIV, Herpes, Hepatitis oder anderen leiden. Falls bei einer der Parteien während der in Klammern unten festgelegten Dauer oder einer Verlängerung des vorliegenden Vertrags eine solche Krankheit diagnostiziert oder von einer der Parteien bemerkt werden sollte, muss der Betreffende die andere Partei unverzüglich und auf jeden Fall vor jeglichem körperlichen Kontakt zwischen den beteiligten Parteien in Kenntnis setzen. Fünftens, die Befolgung der oben beschriebenen Garantien, Vereinbarungen und Zusicherungen, Klammer auf, sowie aller zusätzlichen unter Punkt 3 vereinbarten Grenzen und Sicherheitsbestimmungen, Klammer zu, sind Grundbestandteil dieses Vertrags. Jeglicher Verstoß dagegen führt zur sofortigen Auflösung. Beide Parteien erklären sich als der anderen gegenüber voll verantwortlich für die Konsequenzen eines solchen Vertragsbruchs. Sechstens, alle Punkte dieses Vertrags sind im Rahmen des Grundzwecks und der Grundbedingungen, wie in Punkten 2 bis 5 oben beschrieben, zu lesen und zu deuten. Rollen. Siebtens. Der Dom übernimmt die Verantwortung für das Wohlergehen und die angemessene Erziehung, Leitung und Disziplinierung der Sub. Er entscheidet über die Art dieser Erziehung, Leitung und Disziplinierung sowie über den Zeitpunkt und den Ort ihrer Anwendung unter Berücksichtigung der in diesem Vertrag oder zusätzlich unter Punkt 3 vereinbarten Bedingungen, Beschränkungen und Sicherheitsbestimmungen. Achtens. Falls der Dom sich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht an die in diesem Vertrag oder zusätzlich unter Punkt 3 vereinbarten Bedingungen, Beschränkungen oder Sicherheitsbestimmungen hält, hat die Sub das Recht, diesen Vertrag sofort aufzulösen und ohne Vorankündigung aus den Diensten des Dom auszuscheiden. Neuntens. Vorbehaltlich dieser Bedingungen und der Punkte 2 bis 5 muss die Sub dem Dom in allen Dingen zu Willen sein und gehorchen. Vorbehaltlich der in diesem Vertrag oder zusätzlich unter Punkt 3 vereinbarten Bedingungen, Beschränkungen und Sicherheitsbestimmungen erfüllt sie alle Wünsche des Dom und akzeptiert ohne Nachfrage oder Zögern ihre Erziehung, Leitung und Disziplinierung in jeglicher Form. Beginn und Dauer. Zehntens. Dom und Sub treten in diesen Vertrag am Tag des Beginns im vollen Bewusstsein seiner Beschaffenheit ein und verpflichten sich, sich ausnahmslos an seine Bedingungen zu halten. Elftens. Dieser Vertrag gilt vom Tag des Beginns an 3 Kalendermonate lang, in Klammern Dauer. Nach Ablauf der Dauer besprechen die Parteien, ob dieser Vertrag und seine Vereinbarungen befriedigend sind und den Bedürfnissen beider Parteien Rechnung getragen wurden. Jede der Parteien kann die Verlängerung dieses Vertrags abhängig von Veränderungen der getroffenen Vereinbarung oder Bedingungen vorschlagen. Kommt es zu keiner Einigung über eine Verlängerung, endet dieser Vertrag und beiden Parteien steht es frei, wieder getrennte Leben zu führen. Verfügbarkeit. 12. Die Sub hält sich innerhalb der Vertragsdauer jede Woche von Freitagabend bis Sonntagnachmittag zu Zeiten für den Dom bereit, die der Dom festlegt. In Klammern vereinbarte Zeiten. Darüber hinausgehende Zeiten können bei beiderseitigem Einverständnis ad hoc vereinbart werden. 13. Der Dom behält sich das Recht vor, die Sub jederzeit und aus beliebigem Grund aus seinen Diensten zu entlassen. Die Sub kann ihrerseits jederzeit ihre Entlassung verlangen, wobei es im Ermessen des Dom liegt, ihre Bitte im Rahmen der Rechte der Sub nach Punkten 2 bis 5 und 8 zu erfüllen. Ort. 14. Die Sub stellt sich zu den vereinbarten und zusätzlich vereinbarten Zeiten an vom Dom bestimmten Orten zur Verfügung. Der Dom übernimmt sämtliche Reisekosten, die der Sub dafür entstehen. Dienstbedingungen. 15. Folgende Dienstbedingungen wurden besprochen und vereinbart und werden während der Vertragsdauer von beiden Parteien eingehalten. Beide Parteien akzeptieren, dass sich Umstände ergeben können, die durch diesen Vertrag und die Dienstbedingungen nicht abgedeckt sind oder bestimmte Punkte neu verhandelt werden müssen. In solchen Fällen können weitere Punkte in einen Zusatz aufgenommen werden. Sämtliche darüber hinausgehenden Punkte oder Zusätze müssen von beiden Parteien bestätigt, dokumentiert und unterzeichnet werden und unterliegen den Grundbedingungen, wie unter den Punkten 2 bis 5 beschrieben. Dom. 15.1. Für den Dom haben Gesundheit und Sicherheit der Sub jederzeit oberste Priorität. Der Dom darf von der Sub zu keinem Zeitpunkt fordern, verlangen, erbitten oder ihr erlauben, sich auf Aktivitäten einzulassen, die in Anhang 2 aufgeführt sind, oder auf solche, die die Parteien als unsicher erachten. Der Dom lässt keine Handlung zu und praktiziert nichts, was die Sub ernsthaft verletzen oder ihr Leben gefährden könnte. Die übrigen Unterpunkte zu diesem Punkt 15 sind vorbehaltlich dieser Bedingung und der Grundvereinbarungen in den Punkten 2 bis 5 zu sehen. 15.2. Der Dom akzeptiert die Sub als seine Sklavin, die er während der Vertragsdauer besitzen, kontrollieren, dominieren und disziplinieren darf. Der Dom darf den Körper der Sub während der vereinbarten Zeiten oder während zusätzlich vereinbarter Zeiten so benutzen, wie es ihm angemessen erscheint, sexuell oder anderweitig. 15.3. Der Dom erzieht und leitet die Sub so an, dass sie dem Dom auf angemessene Weise dienen kann. 15.4. Der Dom sorgt für eine stabile, sichere Umgebung, in der die Sub ihren Pflichten im Dienst des Dom nachkommen kann. 15.5. Der Dom darf die Sub so disziplinieren, wie es ihm nötig erscheint, damit die Sub ihrer devoten Rolle gerecht und inakzeptables Verhalten verhindert wird. Der Dom darf die Sub schlagen, versohlen, auspeitschen oder körperlich züchtigen, wie es ihm angemessen erscheint, um sie zu disziplinieren, zu seinem persönlichen Vergnügen oder aus anderen Gründen, die er nicht erklären muss. 15.6. Bei der Erziehung und Disziplinierung stellt der Dom sicher, dass auf dem Körper der Sub keine bleibenden Spuren zurückbleiben und ihr keine Verletzungen zugefügt werden, für deren Behandlung ein Arzt nötig ist. 15.7. Bei der Erziehung und Disziplinierung stellt der Dom sicher, dass die Disziplinierungsmaßnahmen und die Werkzeuge, die zur Disziplinierung verwendet werden, sicher sind, keinen ernsthaften Schaden verursachen und in keiner Weise die Grenzen überschreiten, die in diesem Vertrag festgelegt und ausgeführt sind. 15.8. Falls die Sub erkrankt oder verletzt wird, kümmert sich der Dom um sie, sorgt für ihre Gesundheit und Sicherheit und empfiehlt oder ordnet, wenn er es für nötig hält, medizinische Versorgung an. 15.9. Der Dom gewährleistet seine eigene Gesundheit und begibt sich, falls nötig, in medizinische Behandlung, um risikofreie Bedingungen zu gewährleisten. 15.10. Der Dom leiht seine Sub nicht an einen anderen Dom aus. 15.11. Der Dom darf die Sub zu jedem Zeitpunkt innerhalb der vereinbarten Zeiten oder zusätzlich vereinbarten Zeiten aus jeglichem Grund und über längere Zeiträume fesseln, binden oder mit Handschellen festmachen, immer jedoch unter der Bedingung, dass Gesundheit und Sicherheit der Sub gewährleistet sind. 15.12. Der Dom stellt sicher, dass die gesamte Ausstattung, die der Erziehung und Disziplinierung dient, jederzeit sauber, hygienisch und sicher ist. Sub 15.13. Die Sub akzeptiert den Dom als ihren Herrn und Meister und versteht sich als Eigentum des Dom, das der Dom innerhalb der Vertragsdauer im Allgemeinen, jedoch besonders während der vereinbarten Zeiten und während zusätzlich vereinbarter Zeiten benutzen kann, wie er möchte. 15.14. Die Sub unterwirft sich den Regeln, in Klammern Regeln, die in Anhang 1 dieses Vertrags vereinbart sind. 15.15. Die Sub dient dem Dom in jeglicher dem Dom als angemessen erscheinenden Weise und bemüht sich, dem Dom im Rahmen ihrer Möglichkeiten jederzeit Vergnügen zu bereiten. 15.16. Die Sub unternimmt alles Nötige, um ihre Gesundheit zu erhalten, und erbittet medizinische Behandlung oder begibt sich in diese, wann immer es erforderlich ist. Sie setzt den Dom jederzeit über auftauchende gesundheitliche Probleme in Kenntnis. 15.17. Die Sub sorgt für orale Empfängnisverhütung und befolgt die Einnahmeanweisung, um eine Schwangerschaft zu verhindern. 15.18. Die Sub akzeptiert ohne Widerrede alle Disziplinierungsmaßnahmen, die der Dom für nötig hält, und ist sich ihrer Stellung und Rolle gegenüber dem Dom jederzeit bewusst. 15.19. Die Sub darf sich ohne Erlaubnis des Dom nicht selbst befriedigen. 15.20. Die Sub unterwirft sich ohne Zögern und Widerworte jeder sexuellen Aktivität, die der Dom verlangt. 15.21. Die Sub akzeptiert Auspeitschen, Schlagen, Versohlen, Rohrstockhiebe, Schläge mit dem Holzpaddel sowie sämtliche andere Disziplinierungsmaßnahmen des Dom ohne Zögern, Nachfrage oder Klage. 15.22. Die Sub darf dem Dom nicht direkt in die Augen sehen, es sei denn, dieser wünscht dies. Die Sub hält den Blick gesenkt und verhält sich in Gegenwart des Dom ruhig und respektvoll. 15.23. Die Sub verhält sich dem Dom gegenüber immer respektvoll und spricht ihn ausschließlich mit Sir, Mr. Gray oder einer anderen Anrede an, die der Dom bestimmt. 15.24. Die Sub berührt den Dom nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis. Aktivitäten. 16. Die Sub nimmt nicht an Aktivitäten oder sexuellen Handlungen teil, die eine der oder beide Parteien als unsicher erachten oder die in Anhang 2 aufgeführt sind. 17. Dom und Sub haben sich über die in Anhang 3 ausgeführten Aktivitäten verständigt und in Anhang 3 schriftlich ihre Zustimmung dazu erklärt. Safe Words. 18. Dom und Sub sind sich einig, dass der Dom Forderungen an die Sub stellen kann, die sich nicht ohne körperlichen, physischen, emotionalen, seelischen oder sonstigen Schmerz erfüllen lassen. In solchen Situationen kann die Sub ein Safe Word, in Klammern Safe Word, Safe Words, verwenden. Zwei Safe Words kommen abhängig von der Härte der Forderungen zum Einsatz. 19. Das Safe Word Gelb signalisiert dem Dom, dass die Sub sich der Grenze des Erträglichen nähert. 20. Das Safe Word Rot signalisiert dem Dom, dass die Sub keine weiteren Forderungen erfüllen kann. Wird dieses Wort ausgesprochen, beendet der Dom die Handlung sofort und vollständig. Schluss. 21. Wir, die Unterzeichneten, haben die Bedingungen dieses Vertrags gelesen und in ihrer Gänze verstanden. Wir akzeptieren die Bedingungen dieses Vertrags aus freien Stücken und bestätigen dies mit unseren Unterschriften. Der Dom, Christian Gray, die Sub, Anastasia Steele. Datum. Anhang 1. Regeln. Gehorsam. Die Sub befolgt sämtliche Anweisungen des Dom ohne zu zögern, vorbehaltlos und umgehend. Die Sub stimmt allen sexuellen Aktivitäten, die der Dom als angemessen und angenehm erachtet, ausgenommen die in Abschnitt Hard Limits aufgeführten, in Klammern Anhang 2, zu. Sie tut dies bereitwillig und ohne zögern. Schlaf. Die Sub stellt sicher, dass sie pro Nacht mindestens 8 Stunden schläft, wenn sie nicht mit dem Dom zusammen ist. Essen. Die Sub isst regelmäßig, orientiert an einer vorgegebenen Liste von Nahrungsmitteln, in Klammern Anhang 4, um ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen zu bewahren. Abgesehen von Obst nimmt die Sub zwischen den Mahlzeiten nichts zu sich. Kleidung. Innerhalb der Vertragsdauer trägt die Sub ausschließlich vom Dom genehmigte Kleidung. Der Dom stellt der Sub ein Budget für Kleidung zur Verfügung, das die Sub nutzt. Der Dom begleitet die Sub ad hoc beim Kleiderkauf. Wenn der Dom das wünscht, trägt die Sub während der Vertragsdauer von ihm ausgewählten Schmuck in Gegenwart des Dom und zu allen anderen Zeiten, die der Dom für angemessen hält. Körperliche Ertüchtigung. Der Dom stellt der Sub einen Personal Trainer viermal die Woche für jeweils eine Stunde zu Zeiten zur Verfügung, die zwischen dem Personal Trainer und der Sub zu vereinbaren sind. Der Personal Trainer informiert den Dom über die Fortschritte der Sub. Hygiene, Schönheit. Die Sub ist zu allen Zeiten sauber und rasiert und oder gewaxt. Die Sub sucht zu Zeiten, die der Dom bestimmt, einen Kosmetiksalon auf, den der Dom auswählt, um sich Behandlungen zu unterziehen, die der Dom für angemessen hält. Sämtliche Kosten übernimmt der Dom. Persönliche Sicherheit. Die Sub unterlässt übermäßigen Alkoholkonsum, raucht nicht, nimmt keine Partydrogen und begibt sich nicht in unnötige Gefahr. Persönliches Verhalten. Die Sub unterhält keine sexuellen Beziehungen mit anderen als dem Dom. Das Verhalten der Sub ist zu allen Zeiten respektvoll und züchtig. Ihr muss klar sein, dass ihr Benehmen auf den Dom zurückfällt. Sie muss sich für sämtliche Missetaten und Verfehlungen verantworten, deren sie sich in Abwesenheit des Dom schuldig macht. Ein Verstoß gegen irgendeine der oben aufgeführten Vereinbarungen hat sofortige Bestrafung zur Folge, deren Art durch den Dom festgelegt wird. Anhang 2. Hard Limits. Kein Feuer, kein Urin oder Kot. Keine Nadeln, Messer, Schnitte, Stiche oder Blut. Keine gynäkologischen Instrumente. Keine Handlungen mit Kindern oder Tieren. Keine Handlungen, die dauerhafte Spuren auf der Haut hinterlassen. Keine Atemkontrolle. Kein elektrischer Strom, in Klammern, egal ob Wechsel oder Gleichstrom. Keine Flammen am Körper. Anhang 3. Soft Limits. Folgende Soft Limits sind von den Parteien zu besprechen. Erklärt sich die Sub einverstanden mit Masturbation, Vaginalverkehr, Kunilingus, Vaginalfisting, Fellatio, Analverkehr, Spermaschlucken, Analfisting. Stimmt die Sub der Verwendung zu von Vibratoren, Dildos, Analstöpseln, anderen vaginalen, / analen Toys. Willigt die Sub ein bei Bondage mit Seil, Bondage mit Klebeband, Bondage mit Ledermanschetten, Bondage mit anderem, Bondage mit Handschellen, Hand- und Fußfesseln. Stimmt die Sub folgenden Fesselungsarten zu? Hände vor dem Körper gefesselt, Handgelenke am Knöchel gefesselt, Knöchel gefesselt, Fesselung an feste Gegenstände, zum Beispiel Möbel, Ellbogen gefesselt, Hände hinter dem Rücken gefesselt, Fesselung an Spreizstange, Knie gefesselt, Suspension. Lässt die Sub sich die Augen verbinden? Lässt die Sub sich knebeln? Wie viel Schmerz ist die Sub bereit zu ertragen? 1 bis 5. 1 steht für sehr gern, 5 für sehr ungern. Erklärt sich die Sub bereit, die folgenden Formen des Schmerzes, der Bestrafung, der Disziplinierung hinzunehmen? Versohlen, Schläge mit dem Holzpaddel, Auspeitschen, Schläge mit dem Rohrstock, Beißen, Brustwarzenklemmen, Genitalklemmen, Eis, heißes Wachs, andere Methoden, Schmerz zuzufügen. Okay, also zu Ihren Punkten. 2. Ich bin nicht so sicher, inwiefern der Vertrag ausschließlich meinem Wohlergehen, sprich der Auslotung meiner Sinnlichkeit und ihrer Grenzen dient. Dafür würde ich wohl kaum ein 10-seitiges Vertragswerk brauchen. Ich gehe davon aus, dass er vielmehr Ihrem Wohlergehen dient. Ein berechtigtes Argument, Miss Steele. 4. Wie Sie ja wissen, sind Sie mein einziger Sexualpartner. Ich konsumiere keine Drogen und habe noch nie eine Bluttransfusion bekommen. Damit dürfte gewährleistet sein, dass ich nicht unter einer ansteckenden Krankheit leide. Wie sieht es mit Ihnen aus? Ebenfalls ein stichhaltiges Argument. Mir fällt erst jetzt auf, dass die sexuelle Vorgeschichte bei ihr ja keine Rolle spielt. Noch eine Premiere. Tja, das ist der Vorteil, wenn man eine Jungfrau vögelt. 8. Ich kann den Vertrag also auflösen, wenn ich den Eindruck habe, dass Sie sich nicht an die vereinbarten Bedingungen halten. Okay. Das gefällt mir. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt, aber es wäre nicht das erste Mal. 9. Ihnen in allen Dingen zu Willen sein, ihre Erziehung und Disziplinierung ohne Nachfrage oder Zögern akzeptieren, darüber müssen wir dringend reden. 11. Vertragsdauer. Ein Monat, keine drei. Nur ein Monat? Das ist zu wenig. In dieser kurzen Zeit kommen wir nicht weit genug. 12. Ich kann mich nicht jedes Wochenende bereithalten. Ich habe auch noch ein Leben außerhalb deiner Wohnung. Wie wäre es mit 3 von 4 Wochenenden im Monat? Und sie hätte Gelegenheit, sich mit anderen Männern zu treffen. Sie wird noch merken, was sie verpasst. Ich weiß nicht recht. 15.2. Meinen Körper so benutzen, wie es Ihnen angemessen erscheint, sexuell oder anderweitig? Bitte definieren Sie dieses oder anderweitig genauer. 15.5. Die ganze Klausel zum Thema Disziplinierung. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich mit einer Peitsche oder einem Flogger oder sonst einem Werkzeug gezüchtigt werden will. Stattdessen verstößt dies gegen die Klauseln 2 bis 5. Dasselbe gilt für das aus anderen Gründen. Das ist für mein Empfinden schlicht und einfach grausam. Und Sie haben selbst gesagt, dass Sie kein Sadist sind. Scheiße. Lies weiter, Gray. 15.10. Als käme es auch nur ansatzweise in Frage, dass Sie mich an jemand anderen ausleihen. 15.14. Die Regeln, dazu später mehr. 15.19. Mich selbst ohne deine Erlaubnis berühren. Inwiefern stört Sie das? Sie würden es doch sowieso nicht erfahren. 15.21. Disziplinierungsmaßnahmen, Vergleich Punkt 15.5. 15.22. Wieso darf ich Ihnen nicht in die Augen sehen? 15.24. Wieso darf ich Sie nicht berühren? Regeln. Schlaf? Mit 6 Stunden bin ich einverstanden. Essen? Ich werde auf keinen Fall die Sachen essen, die auf der Liste stehen. Entweder die Liste wird gestrichen oder ich steige aus. Ein klarer Dealbreaker. Tja, das wird ein Problem werden. Kleidung. Solange ich die Sachen nur in Ihrer Gegenwart tragen muss, okay. Sport. Wir hatten uns auf 3 Stunden geeinigt. Hier stehen immer noch 4. Soft Limits. Können wir die alle durchgehen? Kein Fisting jeglicher Art. Was ist Suspension? Genitalklemm, das ist wohl ein Witz. Würden Sie mich bitte wissen lassen, wie Sie sich den Mittwoch vorstellen? Ich muss bis 5 Uhr arbeiten. Gute Nacht, Anna. Ich bin erleichtert. Miss Steele hat sich offensichtlich eingehend mit dem Vertrag beschäftigt, intensiver als ihre Vorgängerin. Sie scheint das Ganze sehr ernst zu nehmen, und wir werden am Mittwoch einiges zu bereden haben. Meine Verunsicherung verfliegt allmählich. Es gibt also doch Hoffnung für unsere Beziehung. Aber jetzt muss sie dringend schlafen. Von Christian Grey, betreff problematische Punkte. Datum 24. Mai 2011, 0 Uhr 7, an Anastasia Steele. Miss Steele, das ist eine lange Liste. Wieso sind Sie noch wach? Christian Grey, CEO Grey Enterprises Holdings Incorporated. Wenige Minuten später ist Ihre Antwort im Posteingang. Von Anastasia Steele, betreff Spätschicht, Datum 24. Mai 2011, 0 Uhr 10, an Christian Grey. Sir, vielleicht haben Sie es ja vergessen, aber ich war gerade mit der Liste beschäftigt, als mich ein Kontrollfreak, der gerade zufällig des Wegs kam, abgelenkt und flachgelegt hat. Gute Nacht, Anna. Ich muss lachen. Gleichzeitig ärgert mich ihre Mail. Schriftlich ist sie viel frecher als mündlich und zeigt eine Menge Humor. Trotzdem braucht sie ihren Schlaf. Von Christian Grey, betreff Ende der Spätschicht. Datum 24. Mai 2011, 0 Uhr 12, an Anastasia Steele. Geh ins Bett, Anastasia. Christian Grey, CEO und Kontrollfreak, Grey Enterprises Holdings, Incorporated. Wieder vergehen ein paar Minuten. Nichts passiert. Offenbar zeigen meine Worte, noch dazu in Großbuchstaben, Wirkung. Ich wechsle ins Schlafzimmer, nehme aber den Laptop mit für den Fall, dass sie doch zurückschreibt. Ich lege mich ins Bett und nehme mein Buch zur Hand, gebe aber nach einer halben Stunde auf. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Ständig schweifen meine Gedanken zu Anna und ihrer Mail. Ich muss ihr noch einmal erklären, was ich von unserer Beziehung erwarte. Sie soll keine falschen Vorstellungen davon bekommen. Im Grunde bin ich schon viel zu weit von meinen Zielen abgewichen. Wollen Sie Anna nicht auch beim Umzug helfen? Kate Kavanaghs Worte kommen mir wieder in den Sinn und erinnern mich an die unrealistischen Erwartungen, die hier bereits entstanden sind. Vielleicht sollte ich Ihnen ja tatsächlich helfen. Nein, hör auf damit, Gray. Ich klappe meinen Laptop auf und lese noch einmal die letzte Mail. Ich muss versuchen, die richtigen Worte zu finden, um mir zu erklären, wie ich empfinde. Endlich gelingt es mir. Von Christian Gray. Betreff Ihre Probleme. Datum 24. Mai 2011, 1.27 Uhr. An Anastasia Steele. Sehr geehrte Miss Steele, nach eingehender Lektüre Ihrer Vorbehalte möchte ich Ihnen nachstehend den Begriff Devot näher bringen. Devot, Adjektiv, erstens geneigt oder bereit, sich einem anderen zu unterwerfen, widerspruchslos oder demütig unterwürfig, zum Beispiel ein devoter Diener. Zweitens demütiges Verhalten zeigend, zum Beispiel eine devote Haltung, Wortursprung 1580 bis 1590. Synonyme: demütig, ergeben, gefügig, servil, unterwürfig, willfährig, ehrerbietig. Antonyme: selbstbewusst, aufsässig. Dies sollten Sie für unser Treffen am Mittwoch im Hinterkopf behalten. Christian Gray, CEO Gray Enterprises Holdings Incorporated. Genau. Ich hoffe, sie findet meine Mail amüsant, versteht aber trotzdem den tieferen Sinn. Mit diesem Gedanken knipse ich die Nachttischlampe aus, schlafe ein und träume. Er heißt Lelliot. Er ist größer als ich. Er lacht und lächelt und schreit und redet die ganze Zeit. Ununterbrochen plappert er mit Mommy und Daddy. Er ist mein Bruder. »Wieso sagst du nie was?«, fragt er mich pausenlos. »Bist du blöd?« Wieder und wieder sagt er das. Ich stürze mich auf ihn und schlage ihm ins Gesicht. Nochmal und nochmal und nochmal. Er weint. Das tut er oft. Ich nie. Mami ist wütend auf mich. Zur Strafe muss ich auf der Treppe sitzen. Ewig. Aber danach fragt Lelliot nie wieder, wieso ich nicht spreche. Sobald ich die Faust balle, rennt er weg. Er hat Angst vor mir. Er weiß, dass ich ein Ungeheuer bin. Als ich am nächsten Morgen vom Joggen zurückkomme, checke ich meine Mails, ehe ich unter die Dusche gehe. Keine Nachricht von Miss Steele. Andererseits ist es gerade einmal 7:30. Hör auf mit dem Unsinn, Gray, reiß dich zusammen. Finster starre ich beim Rasieren den Typen mit den grauen Augen im Spiegel an. Schluss damit. Ich muss meine Arbeit erledigen, gleich fängt mein Frühstückstermin an. Freddy meinte, Barney fertigt die nächsten Tage einen Prototypen des Tablets für Sie an, informiert Ross mich während der Videokonferenz. Ich habe mir die Entwürfe gestern angesehen, sie waren ziemlich beeindruckend, allerdings bin ich nicht sicher, ob wir schon an dem Punkt sind, wo wir wirklich hinwollen. Mit ein bisschen Glück und Geschick könnte die Technologie revolutionär sein und der dritten Welt zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Vom Inlandsmarkt mal ganz abgesehen, meint sie. Schön wär's. Wie lange wollen Sie noch in Portland bleiben, Christian? Ross klingt ein wenig genervt. Was tun Sie da? Eindringlich blickt sie in die Kamera und sucht mein Gesicht nach Hinweisen ab. Ein neues Fusionsprojekt, antworte ich und unterdrücke ein Lächeln. Weiß Marco Bescheid? Ich schnaube. Marco ist der Leiter unserer Fusions- und Akquiseabteilung. Nein, es geht um eine andere Art der Fusion. Oh, Ross sieht mich verwirrt an. Eine private. Tja, dann hoffe ich mal, das Vorhaben ist von Erfolg gekrönt. Sie grinst. Das hoffe ich auch. Also kommen wir zu Woods. Im letzten Jahr haben wir 3 neue Technologiefirmen aufgekauft. 2 davon laufen gut, die andere schwächelt, obwohl Marco anfangs sehr optimistisch war. Lucas Woods, der die 3. Firma führt, hat sich als kompletter Idiot entpuppt. Alles nur Show und nichts dahinter. Offensichtlich ist ihm das Geld zu Kopf gestiegen. Er hat den Überblick verloren und so die Position als Marktführer auf dem Glasfasersektor in den Sand gesetzt. Mein Instinkt sagt, Unternehmen ausschlachten, Woods feuern und die Technologie bei GEH integrieren. Ross hingegen findet, dass Lucas nur noch etwas Zeit braucht und dass wir Zeit brauchen, um in Ruhe zu planen, wenn wir die Firma abwickeln und umfirmieren wollen. Falls wir uns dazu entschließen sollten, werden wir um teure Entlassungen nicht herumkommen. Ich finde, Woods hatte genug Zeit, das Ruder herumzureißen. Er weigert sich, den Tatsachen ins Auge zu sehen, erkläre ich. Er muss weg und ich möchte, dass Marco eine Kosteneinschätzung für die Abwicklung erstellt. Marco will gleich zu uns stoßen, um das zu besprechen. Ich sage ihm, dass er sich einloggen soll. Um 12.30 Uhr chauffiert Taylor mich nach Vancouver, wo ich mit dem Rektor der WSU, dem Leiter der Fakultät für Umweltwissenschaft und dem Leiter der Abteilung für Wirtschaftsentwicklung zum Mittagessen verabredet bin. Unwillkürlich lasse ich den Blick über die Studenten schweifen, als Taylor die Auffahrt entlang fährt. Vielleicht entdecke ich ja irgendwo Miss Steele. Aber bestimmt hat sie sich mit einem Klassiker in der Bibliothek vergraben. Der Gedanke, dass sie sich mit einem Buch irgendwo zurückgezogen hat, ist tröstlich. Auf meine letzte Mail hat sie nicht geantwortet, andererseits muss sie arbeiten. Vielleicht gibt es ja nach dem Mittagessen etwas Neues. Gerade als Taylor vor dem Verwaltungsgebäude anhält, klingelt mein Handy. Es ist Grace. Normalerweise ruft sie mich während der Woche nie an. »Mom? Hallo, mein Lieber, wie geht es dir?« »Gut, ich bin gerade auf dem Weg zu einem Meeting. Deine Assistentin sagte, du wärst in Portland.« Hoffnung schwingt in ihrer Stimme mit. »Verdammt, sie denkt, ich bin wegen Anna hier.« »Ja, geschäftlich.« »Wie geht's Anastasia?« »Na also.« »Soweit ich weiß, gut, Grace. Was kann ich sonst für dich tun?« »Gütiger Himmel.« »Noch jemand, dessen Erwartung ich dringend dämpfen muss.« »Mia kommt eine Woche früher zurück als geplant, am Samstag. Ich habe an diesem Tag Bereitschaftsdienst und dein Vater ist bei einer Juristenkonferenz, wo er einen Ausschuss zum Thema Philanthropie und Wohltätigkeit leitet. Soll ich sie abholen? Könntest du das tun?« »Klar, sag ihr, sie soll mir die Flugdaten schicken.« »Danke, mein Lieber, und grüß Anastasia schön von mir.« »Ich muss jetzt Schluss machen. Wiedersehen, Mom.« Ich lege auf, bevor sie mich mit weiteren peinlichen Fragen löchern kann. Taylor hält mir die Tür auf. »Gegen 15 Uhr sollte ich fertig sein«, sage ich. »Ja, Mr. Gray. Dürfen Sie morgen Ihre Tochter sehen, Taylor?« »Ja, Sir.« Väterlicher Stolz dringt ihm aus sämtlichen Poren, als er mich anlächelt. »Wunderbar. Ich werde um 3 Uhr hier sein.« Ich gehe hinein. Ein sehr langes Mittagessen liegt vor mir. Immerhin ist es mir gelungen, jeden Gedanken an Anastasia Steele während des Tages zu verdrängen. Naja, fast. Beim Mittagessen habe ich mir ein paar Mal vorgestellt, wie wir in meinem Spielzimmer, wie hat sie es noch genannt? Kammer der Qualen. Grinsend checke ich meine Mails. Diese Frau ist eine Meisterin der Worte, nur heute lässt sie auf sich warten. Ich ziehe meine Sportsachen an, um in den Fitnessraum des Hotels zu gehen, und gerade will ich die Tür hinter mir schließen, als eine Mail eintrifft. Sie ist von ihr. Von Anastasia Steele. Betreff: meine Probleme. Was ist mit ihren? Datum: 24. Mai 2011, 18.29 Uhr. An Christian Gray. Sehr geehrter Mr. Gray, und ich möchte Ihren Blick auf den Wort Ursprung lenken, Doppelpunkt, 1580 bis 1590. Bei allem Respekt, aber inzwischen schreiben wir das Jahr 2011. Sprich, es ist eine Menge Zeit vergangen. Dürfte ich eine Definition in den Raum stellen, die Sie für unser Abendessen im Hinterkopf behalten sollten? Kompromiss, der, Substantiv. Erstens, Lösung eines Konflikts durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft unter beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Zweitens,